Kundgabe 3766. Empfangen durch Bertha Dudde am 10.05.1946. Glaubensproben vor dem Glaubenskampf. Der Glaubenskampf fordert mutige Streiter. Er erfordert viel Kraft, denn er wird außergewöhnlich schwer sein. Und die ihn bestehen wollen, die als Sieger aus dem letzten Kampf auf dieser Erde hervorgehen wollen, müssen so eng mit mir verbunden sein, dass sie die Kraft ständig von mir beziehen können. Sie müssen in der festen Überzeugung leben, dass ich stets an ihrer Seite bin, dass ich mit ihnen und für sie kämpfe. Und das Bewusstsein meiner Gegenwart macht sie mutig und kraftvoll und widerstandsfähig. Sie müssen selbst an mich so fest glauben, dass sie auch überzeugt sind von dem guten Ausgang dieses Kampfes. Und diesen festen Glauben müssen sie zuvor gewinnen, ehe der letzte Kampf auf dieser Erde einsetzt. Wenn ich euch nun durch oft harte Prüfungen gehen lasse, so geschieht dies nur zu eurem Besten. Denn ihr sollt als meine Streiter in der letzten Zeit vor dem Ende tätig sein. Und deshalb bereite ich euch darauf vor. Ich will euren Glauben festigen durch mancherlei Proben, die ihr zu bestehen habt. Und euer Wille wird euch auch zum Erfolg führen. Ihr werdet nicht abfallen von mir durch jene Proben, sondern immer fester werden. Ihr werdet immer gläubiger meine Gegenwart spüren, und das ist es, was ich bezwecken will durch jegliche Not, die auch an euch, ihr, meine Diener auf Erden, herantritt. Fürchtet nichts, denn ich bin bei euch. Und wisset, dass ich euch nimmermehr verlasse, selbst wenn ich nicht augenblicklich in Erscheinung trete. Aber ich helfe euch stets und ständig in der Weise, wie ihr es benötigt, um zum Ziel zu gelangen. Der kommende Glaubenskampf ist die letzte und schwerste Probe, die ihr aber bestehen werdet und die ihr darum nicht zu fürchten brauchet. Doch ihr müsstet euch hindurchringen. Ihr müsstet aus freiem Willen zu jener Glaubensstärke gelangen, die euch kraftvoll und unüberwindlich macht, den ärgsten Angriffen gegenüber, auf dass ihr die Menschen wieder belehren könnet mit Überzeugung, auf dass ihr sie ziehen könnet zu euch, wie ich euch zu mir gezogen habe. Doch so wie ihr erfüllt seid von dem Bewusstsein meiner Gegenwart, wird alles für euch leicht sein. Und auch kämpfen werdet ihr für mich mit frohem Herzen, weil ihr mit mir kämpfet, weil ihr wisset, dass ich mit meiner Kraft euch stets bedenke und ihr nicht unterliegen könnet. Kraft und Mut könnet ihr nur von mir beziehen, denn allein seid ihr zu schwach und die Welt gibt euch Kraft und Mut sicherlich nicht. Ich aber teile aus im Übermaß, so ihr nur mit mir in Verbindung bleibt. Und auf dass ihr diese Verbindung immer inniger werden lasset, müsstet ihr zuvor Glaubensproben ausgesetzt sein, die euch zu mir flüchten lassen, bis ihr von meiner ständigen Gegenwart so überzeugt seid, dass ihr nichts mehr fürchtet, bis ihr so festen Glaubens seid, dass dieser Garantie ist für den Sieg im letzten Kampf auf dieser Erde. Amen.